Die Parkbank präsentiert Ihnen mit 10 Bier durch die Woche. Die Wochenkolumne von und mit Franz 10 Bier. Oh Leute, kleine Schläge auf den Hinterkopf sollen ja das Denkvermögen steigern. So sagt es jedenfalls der Volksmund. Doch Menschen, die denken, sind eine Gefahr für jene, die ohne viel Denken durch das Leben kommen. Ihr Instinkt sagt ihnen dann: Achtung, Gefahr! Und löst in ihnen sofort reflexartige Reaktionen aus, die in ihren Genen seit der Zeit der Sammler und Jäger vor sich hinschlummerten. Zack, dem Denker eins mit der Keule auf den Kopf, damit er nicht mehr klar denken kann. Meist tritt diese Spezies in Horden auf, getarnt in moderner Uniformierung, aber eindeutig erkennbar an ihrer Haartracht. Die altmodischen Keulen haben sie gegen schnittige Baseballschläge eingetauscht, die weniger Windwiderstand beim Zuschlagen auf kluge Köpfe bieten. Meine Beule habe ich mir allerdings selbst zugezogen. An einer Küchenschranktür, als ich einen Bericht über diese neonationalen Neandertaler hörte und mich fragen musste, wie ich den Beitrag nun verstehen sollte. Bei mir hinterließ er unterschwellig irgendwie das Gefühl, dass man die irgendwie ohne Tara hoffähig machen will. Doch die absolute Waffe gegen das Denken ist die Bürokratie. Bei der ist man Bürger und nicht Mensch. Das Gegenüber ist nicht Mensch, sondern Beamter. Was letzteren in keine Vorschrift passt, wird passend gemacht oder kann nicht existent sein, weil sonst gäbe es ja dafür eine Verwaltungsvorschrift. Also da ist kein Geist mehr in der Flasche, der uns hier weiterbringt. Die Geister, die uns regieren, enttarnen sich immer mehr als Geisterfahrer ohne geistige Eigenleistung. Ich habe da so meine Erklärung dafür. Die haben durchweg alle bei der Führungsscheinprüfung abgeschrieben. Das gilt nicht nur für unsere Regierung, sondern lässt sich beliebig in verschiedenen Varianten auf alle Regierungen anwenden, so wie auf die Betreiber atomarer Anlagen weltweit. Unsere Kanzlerin treibt gerade die Illusion von Deutschland als Zugpferd von Europa in ungeahnte Höhen. Auf dem Rücken eines Regenbogens, der durch den radioaktiven Niederschlag in ganz besonderen Farben schimmert. Das so romantische Bild der strahlenden Gegenwart und Zukunft wird allerdings durch einen Hochspannungsmast zum Transport von Naturstrom gestört. So etwas sollte doch verboten werden. So, jetzt brauche ich erstmal eine Brotzeit. Aber der Hausmacherkäse sieht so gelb aus, obwohl der ohne Farbstoffe ist. Und ich frage mich, woran das wohl liegen mag. Als ich den Käse meiner Kuh Gerda zeige, schaut die blöd aus der Wäsche. Besser gesagt, aus den Stiefeln meiner Frau, die ich seit Tagen nicht gesehen habe. Die Maus, die ich gestern mit einem Stück von meinem Käse in die Falle lockte, ist jetzt halb so groß wie meine Kuh. Bei diesem Anblick beginne ich zu glauben, den Verstand verloren zu haben. Oh, bitte, lasst die Fastenzeit endlich vorbei sein. 10 Bier gehört, damit ich wieder mit 10 Bier am Tag dieser Realität entfliehen kann, wie es sich für einen richtigen 10-Bier gehört. In unserer alten Familienchronik steht schon vor Jahrhunderten eine alte Brauer-, Brenner- und Winzerweisheit geschrieben, Zitat: Realität ist eine Halluzination, die bei Alkoholmangel eintritt. Welchem Philosopher diese Weisheit zuzuschreiben ist, habe ich leider nicht ermitteln können. Dennoch verbleibe ich in diesem Sinne. Bis zur nächsten Woche. Herzlichst, euer Franz 10 Bier. Sachdienliche Hinweise: